Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im DDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Jetzt liegt wieder eine Woche vor uns, eine Talk-Woche. Und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themen, offenes Talk-Radio. Ihr könnt mich also ganz einfach anrufen zu jedem Thema. 0800 5678 111, Telefonnummer kostenfrei. 0800 5678 110, Faxnummer ebenfalls kostenfrei. Erster Anruf heute Nacht, das ist Eike. 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Also ich hatte wirklich ein Spitzenwochenende. Also hattest du? Das Wochenende meines Lebens, kann man fast sagen. Das ist auch das Thema des Anrufes. Ja, wirklich. Das Spitzenwochenende des Lebens. Ja, also am Donnerstagabend hat sie nämlich mein bester Freund angerufen und hat mich gefragt, ob am Wochenende nicht meine Ex-Freundin bei mir übernachten könnte. Habe ich natürlich zugesagt, ist ja mein bester Freund. Und dann kamen die am Freitag hier an. Also ich wusste schon, dass die ab und zu immer noch mal sexuell noch was laufen haben, ne? Und auf jeden Fall haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und auf einmal, die beiden sind sich irgendwie am Streicheln, am Küssen, da fängt die auch an mich zu streicheln und nach einer Weile hing sie dann auch an meinen Lippen. Und die ganze Geschichte, also der am Abend sind wir dann auch eben in relativ kurzer Zeit dann auch im Bett gelandet miteinander. Also ein flotter Dreier. Ja, genau. Der erste flotte Dreier in deinem Leben. Absolut. Ja, erzähl es uns, wie war es? Also es war wirklich super spitzenklasse und wir hatten alle drei einen tierischen Spaß. Hast du denn mit deinem Freund über sowas hast du irgendwann schon mal nachgedacht oder irgendwie noch rumgesponnen? Nie. Noch nie? Nein. Weil eigentlich sind wir beide eher nicht die Typen von Menschen, denen sowas passiert. Und das war eben ein absoluter, sag ich mal, Glücksfall oder Zufall. Und wir haben eben auch das ganze Wochenende jetzt hier zusammen verbracht. Ach so. Ja, wir waren am Sonntag auch noch in der Stadt und das war auch recht lustig, die ganzen Leute da zu sehen, wenn wir uns dann zu dritt auf der Straße geknutscht haben. Habt ihr euch denn wirklich zu dritt geknutscht? Abwechselnd, sagen wir mal. Abwechselnd. Also du hast deinen Freund nicht geknutscht? Nicht in der Stadt, nein. Ah, aber in der Nacht schon? Dreimal vielleicht insgesamt, aber das war zwischen uns, ist eigentlich nichts gelaufen. Es war schon, also Heterosex, aber eben mit zwei Kerlen dabei. Und, Nun ist das die Ex-Freundin von deinem Freund? Jawohl. Ne? Wie lange sind die getrennt voneinander? Bin ich fast überfragt, du. Ist es denn, wie bist du überfragt? Du bist dein bester Freund? Allerdings, das ist so, seine Ex-Freundin inzwischen, glaube ich, schon. Ach so, das liegt schon ein bisschen sehr länger. Ja. Kann das denn sein, oder stünde dir der Sinn danach, daraus jetzt vielleicht so eine neue Geschichte sich entwickeln zu lassen, zwischen euch, mit euch dreien? Also, mit uns dreien ist es so ein Ding, weil mir hat das doch schon teilweise etwas seelisch doch, also gefühlsmäßig ein bisschen wehgetan, wenn ich die beiden also miteinander gesehen habe. Ne? Obwohl du ja gar nichts mit der Frau zu tun hast. Ne? Nein, aber das Problem ist, ich habe mich natürlich spontan in sie verliebt. Und das ist jetzt natürlich auch so das kleine Problem an der Geschichte. Also nicht nur eitel Sonnenschein? Nein, nicht komplett, nicht hundertprozentig. Ja, du hast dich ein bisschen in die Frau verguckt. Oh ja. Nur ist ja heute erst Montag. Ihr habt euch gestern Abend getrennt oder heute erst? Gestern Abend bin ich wieder nach Hause. Hast du danach mit deinem Freund nochmal alleine gesprochen? Und also er hat gesagt, alles in Ordnung, wir beiden sind nur Freunde und wir beiden sind auch nur Freunde. Und ja, für ihn ist das ja wahrscheinlich völlig egal, ne? Ja, Weil für ihn ist das ja eine abgehakte Geschichte. Hast du ihm gesagt, dass du dich ein bisschen verguckt hast in das Mädel? Das habe ich ihm gesagt. Was ist sein Tipp oder Rat oder sein Kommentar gewesen? Er hat gemeint, er hat so festgestellt, dass er das auch schon bemerkt hat. Aber ansonsten hat er nicht viel dazu gesagt. Kann es denn sein, dass diese Frau sich in dich auch ein bisschen verguckt hat? Das ist ja die entscheidende Frage. Ne? Ja, also, du, heute ist Valentinstag und sie hat bei mir angerufen. Nein, es ist wahr. Ja, wirklich? Hat sie denn vielleicht bei deinem Freund auch angerufen? Nein. Das nicht? Nein. Der klingt schon gut, ne? Hat auf jeden Fall für mich auch schon gut geklungen. Was hat sie dir denn gesagt? Dass sie sich irgendwie über sich selber auch nicht ganz im Klaren ist, wenn ich sie so richtig verstanden habe. Aber durch die Blume, nicht so richtig gesagt. Ja. Ja, wenn das ist doch schon mal wunderbar. Also ihr habt ein sehr ungewöhnliches Wochenende hinter euch gebracht, gute Erfahrungen gemacht. Mal so eine Dreiergeschichte. Ne? Mhm. Und wenn da jetzt noch sowas Neues raus resultiert, ist sie denn alleine zurzeit? Ja, ist sie. Also auch optimal. Ne? Mhm. Und sie ruft dich zum Valentinstag an. Was willst du mehr? Ja. Ja, Eike, ist doch schön. Ja, wunderbar. Ich finde es eigentlich schön. Ja. Gute Erfahrungen gemacht. Es kann gehofft werden. Also ein Hoffnungsschimmer ist da. Mhm. Sie hat dich angerufen. Jetzt bist du am Zug. Ne? Jetzt musst du irgendwie, verabrede dich doch, schlag doch was vor, dass ihr irgendwas zusammen macht. Ich habe dir schon vorgeschlagen, dass ich dir nächstes Wochenende besuchen fahre, weil sie wohnt in einer anderen Stadt. Ja. Und hat sie ja gesagt? Ah, leider nicht. Leider nicht. Warum nicht? Sie hat schon was vor, meinte sie. Gut, aber jetzt musst du am Ball bleiben. Ja, auf jeden Fall. Hast du ein Handy? Leider nicht. Leider nicht. Na gut, ich wollte jetzt gerade auf SMS hinaus, aber... das geht ja um das Telefon oder das Telefon am besten. Mhm. Ne? Also viel Glück. Ja, danke dir. Danke für die Schilderung des schönen Wochenendes. Ja, das musste doch eben sein. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr mir auch so spektakuläre Dinge zu erzählen habt wie Eike, der erste Dreier im Leben. Thorsten, 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Domian. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema, ich wollte mit dir über meine Traumfrau reden und über meine Angst. Aha. Wer ist die Traumfrau? Die Traumfrau von mir heißt Jana. Jana? Ja. Und kennengelernt, das haben wir uns übers Internet. Mhm. Und das war eine ganz witzige Geschichte, war ganz zufällig. Ich habe irgendwas im Internet gesucht, in der Suchmaschine, mhm, und habe anscheinend irgendwas, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich müsste lügen, und ich bin auf eine Homepage gelangt, in dem sich jemand beschrieben hat, mhm, eben diese Jana. Mhm. Und ich fand das absolut sympathisch und es hat mich total angesprochen. Ich, mhm, konnte auch jetzt gar nicht sagen direkt warum, aber ich fand es einfach total, total nett. Mhm. Wie kommt es denn, dass sie eine Homepage hat? Also das... Keine Ahnung, also das war so auf so ein, von irgend so Kontakte konnte man da knüpfen, mhm, und das war so eine, wie so eine Liebeshomepage. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, wie ich da hingekommen, mhm, bin, weil, mhm, ich hatte gar nicht danach gesucht, jedenfalls nicht in dem Moment. Mhm. Na gut, und da stand aber, dass sie ganz hoch im Norden wohnt, bei Flensburg. Mhm. So, und ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Mhm. Das ist ja doch eine große Ecke. Aber, kann man sagen, ja. Ja, aber ich habe mir einfach mal gedacht, okay, ich schreibe ihr einfach mal eine E-Mail. Mhm. Einfach so. Ich habe mir nichts davon versprochen. Mhm. Und nach ein paar Tagen, also genau gesagt am 11. Januar, mhm, habe ich dann eine E-Mail zurückbekommen, mhm, dass sie das ganz witzig und interessant fand, dass ich doch mal was von mir erzählen soll. Ja, das habe ich auch gemacht. Mhm. Was ist denn jetzt seit dem 11. Januar, ja, genau, geschehen? Genau, eben wollte ich mal ein bisschen abkürzen. Ja, ja, ja. Unglaublich viele E-Mails geschrieben in der Zwischenzeit. Keinen mal gesehen? Wir haben uns auf dem Foto gesehen jetzt, mhm, zum Schluss. Ja, haben wir und uns geschickt. Sie sieht sehr gut aus. Die sieht super süß und super sympathisch aus. Ja. Wenn sie es denn ist. Ja. Mhm. Nein, nein, das ist sie. Also das ist sie. Wir haben schon telefoniert miteinander. Ja. Und alles Mögliche. Und also da bin ich mir ganz sicher. Viel geschrieben miteinander. Ja, auf jeden Fall. Telefoniert miteinander. Wir haben Briefe geschrieben, Mails, ja, geschrieben. Wir haben stundenlang telefoniert, was für uns beide nicht der Fall ist. Ich meine, das hört man so oft, mhm, stundenlang telefoniert. Hör ich ja immer. Ja, ja. 6 Stunden oder 8 Stunden, ja, telefoniert. Ja, habe ich auch immer gehört, aber ich habe gedacht, dass sowas, so wüsste ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. So, Thorsten, jetzt hast du deine Traumfrau irgendwie so vor der Nase, ne, sagen wir mal so. Genau. Wie ein Stückchen Speck vor der Nase. Ja, und wir wollen uns am Freitag treffen. Ja. Das heißt, ich fahre am Freitag zu ihr. Nach Flensburg. Genau. Ja. Und jetzt kommt eben dieses andere hinzu und das ist meine Angst. Ja, erzähl mal, was macht die Angst aus? Das ist ganz komisch. Also ich habe mir eigentlich mal geschworen, weil ich schon ziemlich viele schlechte Sachen erlebt habe, niemals jemanden mehr so richtig tief an mich ranzulassen. Und ganz merkwürdigerweise ist es mir eben bei ihr passiert, dass ich mich, man kann doch nicht mal sagen, in sie verliebt habe, das ist sogar, mhm, noch ein Stück mehr. Mhm. Und das wirklich übers Telefon oder über sowas, mhm, was ich nie für möglich gehalten, mhm, hätte. Und ich habe jetzt Angst davor, dass am Freitag irgendetwas passiert, was, ich sag mal, mein Traum oder, mhm, unser, ich verstehe, Traum. Ich verstehe genau, was du meinst. Ja, den, das den zerstören könnte. Wir haben beide gesagt, mhm, wir haben uns total lieb und wir mögen uns ganz doll. So, Thorsten, ja. Jetzt will ich ja sagen, das ist das Risiko, was man immer eingeht und immer eingehen muss, meines Erachtens, wenn man sich mit jemandem vertraut macht, dass man vielleicht auch enttäuscht wird. Stimmt. Ich will ja sagen, du bist 20 Jahre alt, du hast irgendeine Scheißerfahrung gemacht. 21. Ja. Ich habe mich immer bemüht in meinem Leben, aus Scheißerfahrungen nicht in der Hinsicht zu lernen, na sagen wir, nicht schlecht zu lernen. Schlecht zu lernen hätte bedeutet, ich lasse nie mehr jemanden an mich heran. Mhm. Das bedeutet nämlich Einsamkeit, bis du alt bist. Ja, das stimmt. Man muss, ich finde, dass man immer wieder halt auch sich und solchen Konstellationen eine Chance geben muss. Selbst wenn man Gefahr läuft, dass man wieder reinfällt. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Alles andere bedeutet wirklich Einsamkeit. Ja. Und das ist fatal, wenn man einige schlechte Erfahrungen gemacht hat, von denen auf andere Menschen zu schließen. Du tust denen Unrecht, wobei es sein kann, dass du mit Jana vielleicht auch eine Enttäuschung erlebst. Aber dann ist es das aber auch wert gewesen, es ausprobiert zu haben, finde ich. Mhm. Ich würde mir da nicht einen Kopf machen. Ihr habt euch jetzt fast 5 Wochen oder miteinander beschäftigt. Super find ich, gut, ja. Ja, finde ich schon mal eine gute Zeit und sehr intensiv miteinander geredet. Mhm. Und ihr habt es langsam angehen lassen, was ja auch schon mal positiv ist. Ja. Nun lasst es auch so in dem näheren Kontakt noch auch langsam angehen weiter und beschnuppert euch weiter. Das fällt mir deswegen im Moment so schwer, dieses langsam angehen. Ich sag mir das ja auch so vom Verstand her. Es fällt mir eben deswegen so schwer, weil so verrückt wie das auch immer klingen mag und ich vielleicht selbst nicht verstehen könnte, würde es mir einer erzählen, weil ich wirklich der Meinung bin, das ist nicht die Frau für 1-2 Jahre, sondern das ist die Frau für immer. Und wir haben uns darüber unterhalten, was wir für Zukunftsaussichten haben und sowas, und was wir machen wollen, wie wir leben wollen. Und das hat alles, und wenn wir was geschrieben haben, da haben wir uns beide gegenseitig gewundert, dass das eigentlich das war, was der andere sagen wollte. Auch das finde ich immer tolle Voraussetzungen. Aber ich würde auch an deiner Stelle jetzt noch nicht in dieser Phase des Kennenlernens schon davon reden, das ist jetzt die Frau für immer und fürs Leben. Lass es erstmal die Frau für jetzt sein. Und dann gucken wir weiter. Weil dann kann nur die Enttäuschung riesig werden, wenn du das jetzt so aufbaust, dass ich jetzt die Frau fürs Leben. Ja. Und wenn es dann vielleicht doch auch irgendwie mal vielleicht nicht funktioniert, dann fällst du umso tiefer. Ja. Ich versuch mal diese Gedanken so ein bisschen aus dir rauszudrängen und geh da so locker wie irgend möglich hin am Freitag. Mhm. Und ich wünsche dir richtig viel Glück dafür. Okay. Alles Gute. Toi, toi, toi, Thorsten. Danke. Okay. Ciao. Ciao. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich lese hier einen Namen, der uns alle sehr beschäftigt hat in der letzten Zeit, euch auch, sofern ihr diese Sendung öfters verfolgt. Ich lese hier Svenja, 35 Jahre. Bist du die Svenja, mit der ich vor 2 Wochen gesprochen habe? Ja, das bin ich. Nach meiner Erinnerung, Svenja, bist du jetzt in einer Klinik? Rufst du jetzt aus der Klinik an? Nee, ihr habt mich angerufen und... Dann hat mein Redakteur das gemacht, dann weiß ich das nicht. Und ich weiß noch, ich habe vorhin einen Brief von dem Wolfram, meinem Redakteur, bekommen, den du uns geschickt hast. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ich habe da nur so ein bisschen reingeguckt. Aber lass uns erstmal reden. Ja. Darf ich vielleicht, Svenja, nur mal kurz zusammenfassen für die Leute, die damals nicht dabei waren. Du bist 35 Jahre alt und bist sehr krank, sehr schwer krank. Und bist im Moment in einer Chemotherapie. Ja, ich bin in der Vorbereitung für Chemotherapie. Ja. Und wir haben uns vor 2 Wochen, glaube ich, hier unterhalten, was uns allen sehr ans Herz gegangen ist, kann ich dir sagen. Du hast uns erzählt, dass du an dem Tag, als wir beide uns unterhalten haben, deine beiden Söhne ins Kinderheim gebracht hast. Das war sehr schwer für mich. Ja, damit die Jungs versorgt sind. Ja, und bin dann sehr weit weggefahren, um die Chemotherapie zu machen. Nach meiner Erinnerung begann die Vorbereitung letzte Woche Dienstag. Stimmt das? Also ich bin Montag angereist und bin erstmal in ein anderes Krankenhaus gekommen. Und um mich erstmal wieder aufzubauen, für dass ich überhaupt die Kräfte habe, eine Chemotherapie durchzuhalten. Mhm. Und dann, ja, erstmal war alles neu und ich habe nur an meine Kinder gedacht und eigentlich den ganzen Tag nur geweint und, mhm. und ja, ich habe jetzt mehrere Untersuchungen hinter mir und meine Diagnose ist nicht so gut. Aber ich möchte das jetzt nicht sagen, weil ich befürchte, dass meine Tochter das auch hören könnte und das möchte ich ihr dann schon selber sagen. Mhm. Sie weiß das ansatzweise, ich habe das heute Abend gesagt. Gibt es denn noch, ich will dich nicht weiter löchern, aber nur eine Frage, wenn du gestattest, noch eine neue Diagnose zu dem, was... Ja. Also ich... Also meine Tochter weiß, dass ich, es ist tatsächlich so, dass ich Leukämie habe. Und ich aber sage, ich mache auch diese Chemotherapie nochmal. Mhm. Ich will das schaffen und ich will leben. Ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass mein Leben mit 35 zu Ende sein soll. Mhm. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das ist... Ich muss einfach noch weiter kämpfen. Mhm. Und ich will mich einfach nicht damit abfinden. Und ich brauche das auch nicht. Die Ärzte haben gesagt, es gibt immer noch eine kleine Chance. Und ich habe dir das in dem letzten Gespräch auch gesagt, ja. Dass es diese kleine Chance, dass ich die immer nutzen mhm. werde. Immer. Ich bin das meinen Kindern schuldig. Mhm. Svenja, hast du... nach unserem Gespräch, als du die beiden Jungs weggebracht hattest. Also wir müssen nochmal erklären, dass du auch noch eine Tochter hast und die Tochter weiter zu Hause wohnt. Die Tochter ist 16 oder 15? Nee, ich wird im April 16. 16, genau. Und die Jungs sind 10 und 14. 10 und 14. Die beiden Jungs sind im Kinderheim. Hast du mit den Jungs danach, nach unserem Gespräch, nochmal Kontakt gehabt? Nein, ich habe es nicht gemacht. Du hast mir gesagt, es wäre vielleicht mhm. besser, wenn ich es nicht mhm. mache. Und ich habe es nicht gemacht. Das habe ich gerade gesagt, dass mein Redakteur mir einen Brief von dir gegeben hat. Ich habe diesen Brief nicht gelesen, aber ich habe ihn aufgemacht mhm. und habe darin etwas gefunden, was mich sehr erschrocken hat. Darf ich das mal zeigen, das Bild? Zeigen, ja. Also du hast uns ein Bild von deinem Sohn Tobi mhm. geschickt. Und dieses nochmal so, dass vielleicht Leute, die es sehen, neben meiner Kinder auch, die das mittlerweile 7 Jahre mitmachen und dieses denen Bild, das auch ganz schön zugeht. Ja, und dieses Bild ist ja traurig. Es zeigt ein Grab mit einem Kreuz und davor eine Frau auf der Schulter der Frau. Ja, ist eine Schwarze, irgendwie eine Schwarze. Ein Rabe. Ein Rabe, ja, oder ein Vogel. Und oben am Himmel fliegt auch ein schwarzer Vogel. Mhm. Und was steht da? Bitte? Auf dem, hinten steht drauf, von Tobi, das habe ich in seinem Zimmer gefunden und ich mache mir große Sorgen. Mache ich mir auch. Und, also, der Tobi hat in 14 Tagen Geburtstag und ich habe ihn gefragt, was er sich wünscht und dann hat er nur gesagt, Mama, ich will nur, dass du wiederkommst mhm. und dass du weiterlebst. Mhm. Hast du denn den Jungs jetzt mal geschrieben oder haben die dir geschrieben? Ja, ich habe den Jungs geschrieben und mhm. die haben sich super gefreut darüber. Mhm. Und ich habe telefoniert mit ihnen. Ah ja. Mhm. Und das belastet die so sehr, dass ich mit dem Heimleiter so übereingekommen bin, dass wir einen festen Tag machen, wo ich mit ihnen telefoniere. Mhm. Damit die nicht überfordert sind. Mhm. Also so, ich habe 7 Jahre dafür gekämpft, dass meine Kinder eine normale Kindheit haben können und sie sind normale Kinder und ich will das jetzt nicht damit kaputt machen. Was habt ihr denn miteinander besprochen, als ihr telefoniert habt? Ja, Sie haben mich gefragt, wie es mir geht und wie lange ich noch wegbleibe. Und Tobias ganz speziell hat auch wieder gesagt, Mama, ich habe so Angst, dass du nicht wiederkommst. Und das ist der Kleine, ne? Und das macht mir so, das macht mir so eine Angst. Und du kannst doch auch nicht mit ruhigem Gewissen sagen, ich komme wieder. Was sagst du ihnen denn dann am Telefon, wenn er so etwas fragt oder so eine Befürchtung formuliert? Du, Mian, ich weiß es nicht. Ich bin immer so sprachlos. Ich weiß selber nicht dann so genau, was ich da sagen soll. Ich möchte meine Kinder nicht im Stich lassen. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall irgendwie so, dass ich sie nicht mehr wiedersehe. Ich habe ihnen versprochen, dass wir uns wiedersehen. Und das Versprechen werde ich einhalten, so wie ich alle Versprechen eingehalten habe. Ich habe ihnen versprochen, viel zu schreiben und... Haben denn deine Ärzte jetzt auch mit der noch neueren Diagnose, die dazugekommen ist, dir nach wie vor gesagt, es ist sehr schwer und sehr heikel, aber sie haben dennoch eine Chance? Ja. Immerhin, also, ne? Immerhin. 20%. Immerhin. Das ist viel. Immerhin, ja, meine ich auch. Das ist viel, dafür lohnt sich zu kämpfen. Allerdings. Und wenn man so zwei oder so drei nette Kinder hat. Ja, und die sind wirklich klasse. Und weißt du, dass du ein super tolles, eine super tolle Zuhörer hast. Ich habe so viele Briefe gekriegt. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle beantworten würde. Ich habe angefangen damit und... Du kannst ja jetzt ganz viele Leute hören und sehen bestimmt jetzt zu, die dir geschrieben haben. Du kannst vielleicht ein paar Worte an die Leute richten, wenn du es nicht schaffst zu schreiben. Ja, ich danke erstmal allen absolut und ich habe mich wirklich über die Briefe super gefreut. Ich kann natürlich nicht alle auf einmal lesen, das kostet mich so viel Kraft und ich habe auch, bin eher dazu übergegangen, wenn Telefonnummern da waren, dann zu telefonieren, weil das nicht so anstrengend für mich ist, als einen Brief zu schreiben. Klar. Und für mich ist das Problem, dass ich, also kannst dir vorstellen, ich bin als Alleinerziehende nicht gerade irgendwie vermögend und dann scheitert es bei mir halt an Briefmarken und vielleicht ein ganz guter Tipp, dass die Leute vielleicht einen Rückumschlag dabei legen in der Briefmarke. Ja, oder wenn jemand das möchte, mir fällt das super schwer. Ich habe so viele Jahre gegeben, aber jetzt, ich bin auch dankbar mal für eine Telefonkarte oder so. Also ich komme mir zwar vor, als wenn ich betteln würde und ich bettel ja damit auch euch. Ja, aber das finde ich völlig in Ordnung und ist auch völlig in Ordnung. Also in der Situation ist das kein Betteln, sondern ganz normal und da müssen wir auch nicht weiter drüber reden, das ist ganz selbstverständlich. Weißt du, das ist schon so, wenn du, ich weiß, dass mein Sohn sich zum Geburtstag, der hat natürlich auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Kinderwünsche. Und er wünscht sich so sehr so eine Didelmaus, ne? Und weißt du, ich habe noch nicht mehr das Geld dafür, dem das zu kaufen. Und ich möchte, dass der mal was von mir hat. Und das macht mich so traurig, weil ich das noch nicht mal kann. Und Svenja, ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja auch von dem Kinderheim erzählt, in dem die Jungs jetzt sind. Hast du denn so ein ganz gutes Gefühl, dass die Jungs da in wirklich sehr guten Händen auch sind? Doch. Das ist ja auch schon mal wichtig. Also ich würde es nicht ändern wollen. Es ist wirklich in Ordnung. Und ich habe mir ja lange vorher das Heim angeguckt. Und wir waren oft da und das ist völlig okay. So. Und ich denke, dass... die sich da schon wohlfühlen. Ja. Entschuldigung, mir fehlen die Worte. Erstens ist das hier für mich, ich bin ja in einer Krankenhausatmosphäre und bin hier auf dem Flur und Und dann ging es mir heute sowieso schon so schlecht, aber ich wollte das zumindest den Leuten sagen. Und ich denke, also der Wolfram ist das, glaube ich. Das ist der Wolfram, ja, das ist mein Redakteur, ja. Der hat mir gesagt, ich soll den Leuten auch ruhig sagen, wie sie helfen können. Mhm. Viele Briefe, die wissen nicht, wie sie helfen können, sondern was sie tun können. Und ich brauche einfach auch mal ganz unproblematische Hilfe in Form von, weiß ich nicht, eben Telefonkarten oder so. Mhm. Und die Woche hat mir eine ältere Frau geschrieben, die war 67 und sie hat mir einen super lieben Brief geschrieben und dann am Ende hat sie mir 20 Mark reingetan, hat gesagt, ich sollte mir ein paar Blümchen kaufen. Das fand ich so lieb und das hat mir so geholfen irgendwie. Pass mal auf, Svenja, ich möchte mal Folgendes vorschlagen. Da so sehr viele Leute an deinem Schicksal teilnehmen, würde ich gerne, das kann dann ja mein Redakteur halt auch arrangieren, wenn du dich stabil genug fühlst, dass wir uns ab und zu mal hier in der Sendung unterhalten, wenn du das gerne möchtest. Dann habe ich auch nicht das schlechte Gewissen, wenn ich nicht allen Leuten immer schreibe. Ganz genau. Ich möchte ihn natürlich, ich werde auch viele Briefe beantworten. Ich habe auch schon viele geschrieben und jetzt sag mir nochmal, du hast es gerade am Anfang gesagt, mir ist es jetzt entfallen. Wann fängt die Chemotherapie an? Ja, ich muss jetzt noch 12 Kilo ungefähr zunehmen, damit ich das aushalten kann überhaupt. Also, ach, es gibt doch noch kein ganz festes Datum. Im Moment ist so die Aufbauphase, ne? So hast du es gesagt. Ja, das zehrt ja im Körper so sehr. Und damit das auch eine Chance, wie man sagt, also Aussicht auf Erfolg hat, ist man lieber auf Nummer sicher gegangen, dass ich jetzt stabil gemacht werde. Ich würde dich gerne auch noch eine Frage stellen zu den Kindern, zu den Jungs. Gibt es denn keine ganz nahen Verwandten oder ganz nahen Freunde, die vielleicht auch sich intensiver um die Jungs kümmern im Moment können? Nee, das gibt es nicht. Also, gibt es nicht. Und, du bist mit den Kindern eigentlich alleine. Ja, meine Mutter, die kann das nicht mehr und der Jacqueline das zu vermuten, das ist erstmals rechtlich nicht möglich. Das wäre ab April vielleicht möglich, aber ich kann das Mädchen noch nicht mit ihren beiden Brüdern belassen. Also ich finde diese Lösung, ich glaube alle finden diese Lösung, die du jetzt erstmal auch vorsorglich getroffen hast, eine richtige Lösung. Du hast jetzt 20% gesagt. 20% sind verdammt viel, Svenja. Und bei aller Traurigkeit und bei aller Schwere der Situation finde ich, dass du doch sehr kämpfend rüberkommst und überzeugend und halt die Kinder vor Augen hast und es für die machen möchtest. Und ich wünsche dir so von Herzen, dass es greift und dass es doch vorangeht und dass es eine Wirkung hat. Ich denke schon. Und denk auch mal daran, wie viele Menschen bei dir sind in Gedanken. Das habe ich in vielen Briefen jetzt erfahren. Was meinst du, wie oft ich seit unserem Gespräch von Leuten, von irgendwelchen fremden Leuten angesprochen worden bin auf unser Gespräch und auf dein Schicksal? Das gibt ja auch Mut und Kraft, wenn du dir das so vorstellst. Ja, wie gesagt, in den Briefen merke ich es. Und ich meine, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, also das habe ich auch ein paar Mal erlebt, die gesagt haben, ja, konntest du deine Kinder nicht anders unterbringen. Ja, aber das hast du ja erklärt, dass es eben nicht anders geht und das ist die beste Möglichkeit. Ja, wäre es nicht besser, die zu den Verwandten zu schicken und so. Und dann muss ich denn das, die Briefe möchte ich auch gar nicht jetzt im Moment beantworten. Ich möchte mich nicht dafür rechtfertigen müssen, warum ich das so gemacht habe. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Brauchst du auch nicht. Ich glaube, das hat jeder verstanden, dass das so notwendig war und auch so gut war. Liebe Svenja, wir verbleiben so. Wir sind in Kontakt miteinander und wenn es... Das ist ganz schön, dass ihr euch um mich auch kümmert. Mir gibt das ganz viel Kraft. Und wir denken alle ganz fest an dich. Und sobald es wieder geht, werden wir beide uns hier unterhalten, okay? Mhm. Und jetzt wünsche ich eine gute Nacht und nimm schön zu, damit bald mit der Therapie angefangen werden kann. Oh, ich nehme so ungern zu. Komm, das ist jetzt das kleinste Übel, glaube ich, von allen. Oh nein, ich finde das so eine Qual. Ja, ja, ja. Hinterher nach der Chemotherapie die Haare zu verlieren, das finde ich auch so eine Qual. Ziehst ein Käppi auf und alles ist okay. Ja, meine Kinder, die haben ja schon, die wissen das ja und die haben mir jetzt, wie sie sagen, einen Ralf-Morgenstern-Käppi. Genau, ja. Der Ralf hat ja auch mal eins auf. Ja, und das finden sie ganz cool, wenn ich das trage. Und sagen sie immer, wieder sehe ich 10 Jahre jünger dran aus. Und wenn sie mir sowas schreiben und schicken, dann denke ich immer, das kann mich ja nur motivieren, genau, weiterzumachen und mich aufzustecken und zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Und immer, du kannst immer noch ein bisschen. Also ich bin davon ganz fest überzeugt, dass man immer noch ein bisschen kann. Genau. Man hat man noch eine Reserve, wo man ja auf der hinterletzten Hand holt. Und genau man so. Muss sich einfach Hilfe auch suchen. Ne? Also man muss ganz konkret sagen, das brauche ich jetzt mehr, als dass die Leute sagen, das machen wir nicht und das können wir nicht. Also Svenja, das war der beste Satz. Man kann immer noch ein bisschen. Und wir halten ja alle die Daumen. Und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen werden. Ich auch, ich schreibe euch mal. Gute Nacht. Ja, gute Tschüss. Nacht. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 16 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema von uns. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ronny ist dran und Ronny ist 18 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe so eine algerische Freundin und nun, ich wohne in so einem Dorf, wo nur Rechte sind. Und ich wollte jetzt von Berlin hier runter und nun habe ich Angst vor mir. Ich habe das letzte nicht verstanden. Du willst von Berlin? Ja, ich will meine Freundin von Berlin hier runter wollen, also nach Mecklenburg runter. Ja. Und nun wohnen hier nur Rechte. Und nun habe ich Angst um ihr, weil hier wurden schon 2 Vietnamesen abgestochen und ein Gesichtszeug machen soll. Warum willst du sie denn in das Dorf holen? Ja, weil ich hier die Arbeit habe und weil hier die Landschaft einfach so geil ist. Ja, die ist wirklich geil, das stimmt. Aber Mecklenburg-Vorpommern ist ja nun auch nicht so weit entfernt von Berlin. Ja, das stimmt auch schon, aber... Wie viele Kilometer seid ihr genau voneinander entfernt? Das sind knappe 200 Kilometer. 200 Kilometer. Hast du ein Auto? Nee. Kein Auto. Was macht sie denn in Berlin? Ja, sie hat noch eine Lehre. Oder sie lernt noch. Die lernt noch. Und die Lehre will sie abbrechen in Berlin? Nee, die macht da jetzt zu Ende und dann will sie runterkommen. Was hat sie gelernt oder was lernt sie? Sie macht irgendwas auf einem Gericht. Was? Beamtin oder so. Beamtin oder so. Ja, Beamtin ist keine Lehre. Nee, sie will, sie lernt das. Irgendwas beim Gericht ist. Beim Gericht, ja, da gibt's auch, ja, da kann man auch Lehren machen, ja. Also wenn du aber solche Sorgen hast, sie in dein Umfeld da zu nehmen und wenn es da schon solche schweren Vorfälle gab, dann verstehe ich das auch nicht, dass du das unbedingt willst. Dann muss es einen anderen, müsst ihr euch irgendwie einen anderen Weg suchen. Ja, aber wie denn? Ja, dann läuft es erst. Nach Berlin wollte ich auch nicht. Ja, dann läuft es erstmal ein bisschen eine Weile auf Fernbeziehung. 200 Kilometer ist ja nun auch nicht die Welt. Ja, das stimmt auch schon. Also die Gefahr, die du, in die du sie begibst oder hineindrängst vielleicht, ist ja damit gar nicht aufzuwiegen mit den Vorteilen, die daraus entstehen könnten oder werden. Ja. Wie groß ist denn euer Dorf? Ja, das ist eine 1500 Seelengemeinschaft. Mhm. Und hätte sie denn da überhaupt eine Chance zu arbeiten, einen Job zu finden? Ja. Das hätte sie? Mhm. Ja, das hätte sie. Was sagt sie selbst denn dazu? Ja, sie wäre damit einverstanden. Mhm. Trotz der Dinge, die du gerade geschildert hast. Ja. Mhm. Na, ich habe ja ein paar Kumpels, die mir hier auch so beiseite stehen. Mhm. Aber gibt es das denn, dass in einem Ort nur, du hast es auch vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, dass es denn nur Rechte gibt? Naja, nicht nur, also wo ich hier, also in meiner Umgebung jetzt hier wohnen noch ein paar andere. Mhm. Aber es ist sehr gewalttätig zumindest. So kann man das immer so ausdrücken. So. Ronny, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Also da würde ich gar nicht lange drüber nachdenken. Das wäre mir zu gefährlich. Da wäre mir Leben und Gesundheit wichtiger als vielleicht der Komfort, dass man zusammen wohnt. 200 Kilometer sind zu überbrücken. Erstmal, dann kann man mal sehen. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Geht das vielleicht auch ein Jahr so weiter und dann muss man sehen. Ja. Ist meine Meinung. Ja, stimmt schon. Okay. Okay. Wieder. Tschüssi. Uwe, 26 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo. Hallo Uwe, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe eine Krankheit. Du hast eine Krankheit? Eine Geschlechtskrankheit und... Mhm. Was war die unheilbar ist. Diese unheilbar? Ja, sagt mir der Arzt. Was ist denn das für eine Krankheit? Herpes genitalis, so nennt er das. Also Genitalherpes. Mhm. Wie macht sich die bemerkbar? Die macht sich bemerkbar mit Ausschlag im Geschlechtsteil und Juckreiz im Geschlechtsteil. Mhm. Und die ist unheilbar? Da kann man überhaupt gar nicht... Er sagt zu mir, das kommt immer wieder ein Leben lang. Ich kann nur zum... Also wenn er mir die Salbe verschreibt, Kortisonsalben, wenn er mir verschreibt, dann ist es wieder weg. Und dann sagt er halt, der Arzt sagt zu mir, ich kann nur mit Frauen, also nur mit Kondomen schlafen. Mhm. Sonst, sobald ich mit einer Frau schlafen würde, würde sie diese Frau das auch haben. Mhm. Und das ist mein Problem. Vielleicht ist es damit vergleichbar mit dem Lippenherpes. Das weiß ich nicht. Ja, das hat man ja auch sein Leben lang, hat mir mal Mediziner erklärt. Das kann immer wieder ausbrechen und letztendlich kann man es nicht therapieren. Und so, ja, wahrscheinlich ist es dann genauso. Mhm. Also du hast nur Ruhe mit Salben letztendlich. Genau. Und es beeinträchtigt deinen sexuellen Umgang. Und mein Problem ist halt auch noch dazu, dass ich zurzeit in keiner Beziehung bin. Mhm. Und dass ich mir auch mal wünsche, also sehr viele wünschen, mal eine Freundin, Kinder oder so. Und wenn ich niemals mit einer Frau ohne Kondome schlafen kann, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Mhm. Wie oder wo, sofern du das weißt, hast du dir das Ding geholt? Das war letzten Sommer im Urlaub. Mhm. Also denke ich mir, was kannst du, Urlaub zurück und dann kam das zum ersten Mal. Mhm. Da hast du ohne Kondome geschlafen? Mit deiner Kondome, ja. Also jetzt, ich meine, erstmal so generell ist das ja nun, es gibt Tragischeres als immer mit Kondomen schlafen zu müssen. Ne? Erstmal. Ja, ich weiß, es gibt Tragisches, aber ja, was soll ich sagen? Da hast du mit deinem Arzt mal darüber geredet, auch wie das ist, wenn man in einer festen Beziehung ist und man Kinder haben will. Kann die Frau sich vielleicht dann doch schützen? Kann die präventiv etwas einnehmen? Das sind ja so Fragen, die erstmal spontan auftauchen. Nein, das habe ich leider noch nicht. Ne, das könnte man ja erstmal erkunden. Aber das ist ja erstmal Schnee von übermorgen, so weit bist du ja noch gar nicht. Ja. Jetzt hast du es erstmal und wenn das so stimmt, was ich nicht weiß, ist es natürlich erstmal sehr misslich. Aber dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als halt mit den Gummis so, ne? Ja, aber ich möchte ja zum Beispiel, ich habe mich jetzt, was heißt zum Beispiel, ich habe mich vor kurzem vor, ganz nette, eine junge Frau, also wir haben eine nette Frau kennengelernt und wir treffen uns seit längerem und jedes Mal, wenn wir zusammen sind und es käme so weit, mache ich immer einen Rückzieher und weil ich weiß, er sagt zu mir, der Arzt hat zu mir gesagt, ich kann mich mit Kondomen nicht an ihr anstecken. Du kannst sie mit Kondomen nicht anstecken? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ein Kondom kann kaputt gehen und so und deswegen, das ist ein Riesenproblem für mich. Mhm. Befindet sich denn dieser Ausschlag, so wie du es gerade geschildert hast, nur auf dem Penis oder auch im Umfeld, am Hodensack, an den Oberschenkeln? Am Penis und am Hoden, genau die drei Dinge. Die drei Dinge, das heißt also, das ist aber seltsam dann, dass man, und wie überträgt sich das? Eben durch den direkten Körperkontakt? Ja, er hat zu mir gesagt, das ist noch eher überträglicher wie AIDS oder Hepatitis. Mhm. Aber das heißt ja dann, du schützt ja den Hodensack nicht mit einem Kondom. Ja, das komme ich auch manchmal mit der Sache auch nicht ganz klar. Dann lass dir das mal von dem richtig erklären, warum es infektiös ist auf dem Bereich des Penis und nicht infektiös ist in den anderen Regionen. Lass es dir mal ganz genau erklären. Das macht dich vielleicht auch ein bisschen freier und entspannter, wenn du mit jemandem schläfst. So bist du sehr unsicher und hast ja vermutlich, wie du auch sagst, Angst, die Frau anzustecken, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt vorhin deinem Redakteur zum Beispiel gesagt, es ist vor 3 oder 4 Monaten, aber jetzt habe ich, bis ich jetzt zu dir ins Gespräch gekommen bin, ging jetzt auch wieder eine halbe Stunde oder so, kam es mir, es ist so ein halbes Jahr her und seitdem ging überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Wie bist du, dass es wieder zu welchem Gespräch gekommen ist? Mit deinem Arzt oder wie? Nee, jetzt überhaupt, ich habe vorher gesagt, es war vor 3 Monaten die Ansteckung. Aber es ist schon ein halbes Jahr her. Mhm. Das habe ich jetzt vorher vertan, weil ich total nicht. Achso, ja, das ist ja völlig überhaupt so. Pass auf, Uwe, ich würde Folgendes sagen. Du musst noch mal zum Arzt gehen und wenn dieser Arzt dir das nicht richtig erklären kann, geh zu einem anderen Arzt. Und lass dir das genau schildern, wie die Infektionswege verlaufen. Das erleichtert dich, wenn du genau Bescheid weißt über diese Krankheit. Und stell ihm auch mal die Frage, wie das ist irgendwann, wenn du eine feste Beziehung hast und du Kinder haben, wie ihr Kinder haben wollt, wie das dann funktioniert. Ja, du musst ja erstmal die Fakten auf den Tisch kriegen und die medizinischen Tatbestände. Und dann muss man weiter gucken. Ich habe da keine Ahnung von, ich weiß es nicht. Wir haben hier immer gute Psychologen im Hintergrund, aber leider keine Ärzte, schon gar keine Hautärzte oder so. Kann ich dir nicht weiterhelfen. Geh nochmal zum Arzt, okay? Okay. Alles Gute. Okay, danke doch mir. Tschüss. Schön, deine Sendung, gell? Dankeschön. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Frage in die Regie, mit dem machen wir weiter. Meine Regie hört mich nicht mehr, hallo? Beate ist 43 Jahre alt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Grüß dich, was ist dein Thema? Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und zwar mein Problem ist mein Sohn. Mein Sohn wird jetzt in 4 Monaten 22 Jahre. Mhm. Er ist aggressiv und gewalttätig, hat seiner 13-jährigen Schwester auch schon 2 Zähne ausgeschlagen, hat mehrmals versucht, mich von hinten anzugreifen. Und Gott sei Dank, wir haben einen Hund und wie gesagt, der hat mich praktisch gerettet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Und ich habe auch jetzt immer irgendeinen Bügel oder irgendeine Suppenkelle oder irgendwas habe ich also immer in der Hand, wenn ich jetzt in ein anderes Zimmer gehe. Also er lebt bei dir in der Wohnung? Er lebt bei mir in der Wohnung und wir haben auf Wunsch meiner Tochter auch Beratungsstellen aufgesucht. Die haben uns zum Jugendpsychiatrischen Dienst verwiesen und dort sagte man uns, dass also mein Sohn unbedingt eine Behandlung bzw. Therapie benötigt. Nun lass mich ein paar Fragen stellen. Ja. Bist du alleinerziehend? Ja. Es gibt also keinen Vater im Haus, in der Wohnung? Nein, ich bin geschieden. Mhm. Wie lange zeigt er dann schon ein solches Verhalten? Er ist jetzt ja schon 22 Jahre alt, ist ja kein Jugendlicher mehr, ist ein junger Mann. Also sagen wir mal so, seit 3,5 Jahren. Es fängt langsam an und hat sich dann gesteigert im Laufe der Zeit. Mhm. Er hat sich vorher ganz normal verhalten, er war ein ganz normaler Junge. Naja, also sagen wir mal, in der Oberschule fing es dann schon mal so an, dass er also sich oft geprügelt hat und also schnell mal ausgerastet ist. Ne? Mhm. Aber jetzt ist ganz extrem. Was macht er vom Beruf? Der hat also eine Hotellehre gemacht und jetzt arbeitet er zurzeit als Barmann. Als Barmann. Und der hat der 13-jährigen Schwester die Zähne ausgeschlagen. Zwei Zähne ausgeschlagen. Und wir sind auch auf Wunsch, also meiner Tochter, die hat mich gebeten, wir möchten doch mal eine Beratungsstelle aufsuchen, weil, also sie konnte das eben nicht mehr aushalten. Er greift Aber, sie Beate. Ja. Beratungsstelle. Ich würde den Burschen rausschmeißen. Ja, das habe ich jetzt schon erzählt. Und zwar, ich habe eine Wohnung gesucht und wir haben auch eine gefunden. Er hat auch den Mietvertrag unterschrieben. Und also eine Wohnung für ihn gesucht? Ja. Mhm. Und ja, er zieht nicht aus. Die Miete ist bezahlt, alles und... Das liegt doch an dir. Ja gut, was soll ich machen? Man hat mir jetzt gesagt, okay, ich könnte die Polizei anrufen, dass man ihn rausholt. Ich weiß auch gar nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich denke mir, wenn er eine Wohnung hat und hat den Mietvertrag unterschrieben, die Miete ist bezahlt. Ich verstehe das nicht, warum er nicht auszieht. Wer zahlt denn die Miete, du? Nein, die zahlt er. Ach, die Miete hat er sogar bezahlt? Nein, die hat er nicht bezahlt. Ich habe mir von ihm das Geld geben lassen. Er hätte gar nicht bezahlt. Er hat ja gesagt, er wollte ja auch... Ja gut, aber das Geld ist von ihm. Das ist von ihm. Das Geld ist von ihm, die Wohnung ist bezahlt. Die ist angemietet. Die steht jetzt irgendwo leer bei euch in der Gegend. Ja. Und er bleibt bei dir zu Hause in der Wohnung. Ja. Und man hat mir auch gesagt, so wie du sagst, schmeiß ihn raus, oder ruf die Polizei, lass ihn rausführen oder so. Aber es ist mir alles unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Ja, sicher ist es unangenehm. Aber wiederum, was geht denn in diesem Mann? Ich sage jetzt nicht mal Junge, ich sage mal Mann, der ist 22 Jahre alt. Was geht denn in dem vor, sich so... Wieso zu verhalten gegenüber der Schwester und der eigenen Mutter? Kann man denn mit dem reden? Kannst du mit dem? Nein. Man kann, also sofern man mit ihm redet, wird er aggressiv. Man kann mit ihm, ich habe es mehrere Male versucht, andere haben es versucht, es ist nicht machbar. Und er sagt, ich muss jetzt mal dazu sagen, also mein Ex-Mann war auch ein sehr gewalttätiger Mensch. Also man kann sagen, ich komme aus Berlin und ein ganz bekannter Schläger und er sagt jetzt halt immer mein Sohn als Argument, tja, mein Vater war so, ich bin auch so, das ist Vererbung, aber wenn er das weiß oder sieht oder merkt, dann muss er daran arbeiten. Wie ist denn bei, er will nicht an sich arbeiten. Wie ist denn bei euch zu Hause überhaupt die Stimmung? Furchtbar. Tagtäglich ist also, ich habe hier auch Ärger im Haus und es ist täglich Krawall, Krach und denn, wie gesagt, der Hund schlägt an, sofern er aggressiv wird es ist also ganz furchtbar. Wie sind so die Alltäglichkeiten geregelt? Machst du beispielsweise sein Zimmer sauber? Nein. Wäschst du ihn? Nein. Das muss ja alles selbst machen. Machst du nicht mehr. Kochst du ihm denn noch? Wenn ja. Das schon? Das eins, ja. Das heißt, ihr sitzt dann auch schon mal zu dritt am Tisch? Nee. Das nicht mehr? Er sitzt in seinem Zimmer und... Ich und meine Tochter, wir sind dann im anderen Zimmer. Aber das ist doch auch eine ganz bedrückende Situation für dich und auch für die Tochter. Ne? Sicherlich. Und meine Tochter hat jetzt also auch in der Schule, meine Tochter besucht ein Gymnasium und sie hatte sonst immer eins und sie hat ganz rapide nachgelassen. Ich meine nicht gravierend, also sie hat jetzt zweien und dreien, aber ich denke mir einfach, sie findet keine Ruhe. Ne? Sie findet keine Ruhe und also ich will es jetzt auch versuchen, die Woche irgendwie, da muss eine Klärung gefunden werden. Sag mal, Beate, hast du ihm denn das schon mal so angedroht? Pass auf, wenn du bis dahin nicht aussiehst, dann hole ich die Polizei. Und wie reagiert er darauf? Gar nicht. Denn kann es sein, dass er dich nicht ernst nimmt? Nee, der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Er hat auch gar keinen Respekt. Also er beschimpft uns täglich, kann man sagen, mit ganz üblen Kraftausdrücken. Und also, ist unbeschreiblich. Was meinst du denn überhaupt, was ihn noch bei euch hält? Du machst nämlich sauber, du kochst, du wäschst ihn nicht, also du kochst schon mal ein bisschen was, aber die Stimmung ist für ihn ja auch nicht angenehm. Was hält ihn denn noch bei euch in der Wohnung? Also ich denke mir, er ist für sein Alter noch sehr unselbstständig. Also ich habe für ihn den ganzen Schriftkram erledigt, habe ihm alles abgenommen und das war wahrscheinlich mein Fehler, sag ich mal. Machst du das im Moment auch noch? Ja, ich habe bis jetzt, ich habe alles gemacht. Also ich habe die BEWAG informiert, ich habe dafür gesorgt, BEWAG ist Strom. Stromkonzern, ja. Ja, dann hier die Heizkörper müssen abgelesen werden. Und, also du redest jetzt von der neuen Wohnung, ne? Ja, von der neuen Wohnung. Dann ich habe ein neues Telefon gekauft, ich habe einen Monteur bestellt, eine neue Steckdose muss gelegt werden. Also im Prinzip setzt er sich da ins gemachte Nest, ne? Ja. Also, du hast ja so viel geleistet, du hast so viel gemacht und hast ihm den Ausstieg so vergoldet, besser kann man das gar nicht mehr machen, glaube ich. Nee, ne? Also, aber wahrscheinlich ist das eben, weil ich alles... Ja, das ist der große Fehler, ja, wahrscheinlich, den du die ganze Zeit gemacht hast. Deswegen, nachdem du mir das jetzt so geschildert hast, glaube ich, dass nur noch die ganz harte, radikale Methode hilft, nämlich die Polizei. Ich glaube es auch. Raus und ein neues Schloss und dann habt ihr Ruhe. Ich denke mir, dass auch eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wenn kein Reden mehr hilft und er sich so etwas von unanständig, na, unanständig ist noch ein viel zu höfliches und nettes Wort, ne? so ungeheuerlich euch gegenüber verhält. Und ich weiß auch nicht, ich komme mir manchmal so vor, ich mache und tue alles für ihn und es wird überhaupt nicht irgendwie, gedankt oder dass er mal sagt, ist ja nett, dass du das machst. Vielleicht oder wacht er erst auf, Beate, wenn du überhaupt nichts mehr tust. Wenn der wirklich kapiert, sind die Seile gekappt. Wenn er das wirklich kapiert, wenn er dich wirklich ernst nimmt, auch in deiner Drohung, ruf die Polizei an. Mach es, raus mit ihm. Denn die Polizei sagte mir, ich hatte schon öfter mal ein Gespräch geführt mit der Polizei und die sagte mir, also wenn er eine Wohnung hätte, wenn ein Mietvertrag abgeschlossen ist und so weiter, also und er eben Schwierigkeiten machen würde, würden sie ihn rausholen. Ja, also dann aber nichts für ihr. Ich habe es auch ganz, ganz fest vor. Ich wollte nur mal deine Meinung hören. Und ich habe es also auch jetzt ganz, ganz fest vor, das zu machen, auch wenn es mir wirklich schwer fällt. Na klar, fällt es einem schwer. Aber wenn man so eine Geschichte hinter sich hat wie du, und du hast wahrscheinlich hier nur einen Bruchteil von dem erzählt, was alles bei euch vorgefallen ist. Ja, also wirklich. Und wie gesagt, vor allen Dingen, es ist auch ein Unding, dass ich, mit einem Bügel oder Suppenkeller oder irgendwas rumlaufe in meiner eigenen Wohnung, weil ich einfach anhabe. Ich muss mich ja wehren und ich lasse mich nicht zusammenschlagen. Nein, also da gibt es gar nichts zu diskutieren mehr, Beate. Ruf die Polizei an und das muss jetzt über die Bühne gehen so. Wie gesagt, er hätte auch bei mir wohnen bleiben können, wenn er sich einer Therapie unterzogen hätte. Er hat sich geweigert und von daher habe ich gesagt, nee, also dann bleibt ihm nur die Möglichkeit des Auszugs. Also raus mit ihm und toi toi toi, dass du das gut geregelt hast und dass es nicht nochmal eskaliert irgendwie. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe vorhin auch das Gespräch mit der Svenja gehört. Ich würde ihr auch ganz gerne was zukommen lassen. Geht es jetzt über eure Redaktion? Ja, bitte schreibt einfach an den WDR, an 1Live Domian. Ich sag gleich am Ende nochmal die Anschrift, 50600 Köln, und schreibt bitte, ganz wichtig, schreibt bitte auf den Brief für Svenja mit drauf, irgendwie irgendwo, damit wir das sehen und besser und schneller aussortieren können von der anderen Post. Gut. Also toi toi toi für deine Aktion. Ja, danke für Ich finde das ist genau richtig, was du da jetzt vorhast. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Gerlinde, 39 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Gerlinde, was ist dein Thema? Ich freue mich erstmal, dass ich durchgekommen bin. Vielen Dank. Ja, ich habe das nicht bewirkt. Sehr viel Zufall. Mein Thema ist Scheinehe. Scheinehe? Ja. Führst du eine Scheinehe? Ich muss etwas weiter ausholen. Ich bin zweimal verheiratet gewesen. Das erste Mal, mein Mann war auch ein Ausländer. Der hat während der Heirat in seinem Heimatland eine Frau geheiratet. Ist zurückgekommen, hat mir das erzählt. Ich habe mich daraufhin von ihm scheiden lassen. Habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Habe ihm das auch erzählt im Vertrauen. Welcher Nationalität ist der zweite Mann? Bangladeschi. Ich habe ihm vertraut, habe ihm auch diese Geschichte erzählt. Und dieser Mann hat mich geschlagen, bedroht. So lange, bis ich dann meinen ersten Mann angezeigt habe. Wegen Bigamie. Moment, dein zweiter Mann hat dich geschlagen und bedroht bis du deinen ersten Mann angezeigt hast? Verstehe ich nicht. Wegen Bigamie. Weil ich das in meinem Gutglauben ihm erzählt habe. So, und jetzt bin ich mittlerweile von diesem zweiten Mann auch geschieden. Lebe mittlerweile 2 Jahre alleine. Und jetzt habe ich das Angebot bekommen, einen anderen Mann zu heiraten. Wie? Halt das auch ein Ausländer. Wie, du hast das Angebot bekommen? Von wem? Von einer Freundin. Das Angebot bekommen, diesen Mann zu heiraten? Als Scheinehe. Als Scheinehe, damit er halt seine Aufenthaltserlaubnis bekommt. Ja, also Gerlinde, da fragst du noch. Da bist du noch im Wanken. Erstmal machst du dich strafbar. Ja, ganz klar, du verstößt gegen Gesetze, geltende Gesetze. Und dann mit diesen persönlichen Erfahrungen im Hintergrund. Bist du wahnsinnig, das überhaupt zu bedenken? Als Möglichkeit zu erwägen. Ja, das ist so eine Sache. Was reizt dich denn? Kriegst du da Kohle für wahrscheinlich, ne? Ja, das auch. Wie viel? Möchte ich jetzt nicht so sagen. Doch, ich will es aber wissen. 1000, 10.000, 15.000? Halt einen monatlichen Betrag von 500 Mark. Mhm. Aber dir ist völlig klar, ne, dass du da was Gesetzeswidriges tust. Das weißt du, ne? Das weißt du. Ja. Deswegen ist es das Geld, was dich da hauptsächlich dran reizt? Es ist zum Teil das Geld und zum Teil ist es auch, weil ich halt total alleine bin. Ja, aber es ist doch eine Scheinehe. Und so wie ich bisher Scheinehen verstanden habe, wird der Wisch unterschrieben und die Ehepartner gehen getrennte Wege. Denkst du denn, der würde dann auch bei dir wohnen? Ja. Aber Gerlinde, ich bin ganz, ganz irritiert. Du hast so üble Dinge hinter dir. Und du willst jetzt, du kennst diesen Mann noch gar nicht, ne? Habe ich das so richtig verstanden? Das ist auch richtig. Du kennst den gar nicht und nur weil du so alleine bist, willst du dir irgendjemanden da ins Haus holen? Stehst mit einem Bein im Gefängnis oder hast du mindestens eine dicke Strafe am Hals, wenn es rauskommt? Und zum anderen weißt du überhaupt nicht, was menschlich da auf dich zukommt. Das ist doch Irrsinn, Wahnsinn, was du da überhaupt andenkst. Erklär mir mal das, verstehst du, dass ich da jetzt so gegenhalte? Das verstehe ich schon. Aber? Ist da noch irgendwas anders? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hast du denn große Probleme im Moment? Große Probleme, ja, halt diese Einsamkeit auch. Was habe ich gesagt? Du bist 39. Ja. Was machst du? Hast du einen Beruf? Arbeitest du? Nein. Warum nicht? Ja, das ist leider sehr schwierig, kompliziert. Ich bin halt auch stark übergewichtig und finde dadurch auch keinen Job. Mhm. Hast du mal einen gehabt früher oder hast du was gelernt? Nein, gelernt habe ich nicht. Ich habe wohl gearbeitet, aber das ist leider auch alles in die Brüche gegangen durch meinen zweiten Mann. Also du bist arbeitslos. Wie lange schon? Seit 92. Seit 92, das ist eine lange Zeit. Ja. Und hast du gar nicht im Bekanntenkreis, immerhin hast du von einer Freundin erzählt, die dir dieses hier angeboten hat? Ja, das ist auch so mit die einzigste Freundin, die ich habe. Was machst denn du so den ganzen Tag? Ja, ich bin halt viel alleine. Ich schaue die meiste Zeit fern, gehe tagsüber in die Stadt und abends komme ich nach Hause und sitze wieder vom Fernseher. Also du bist schon sehr traurig, ne? Wie du willst. Ja. Also das kann ich schon nachvollziehen und glaube dir das wirklich, Gerlinde. Aber das, was du da jetzt eventuell tun willst, ich bin hundertprozentig sicher. Dass das der falscheste Weg ist, den du einschlagen kannst. Also fast meinte ich jetzt bezogen auch auf diese menschliche Ebene. Du kannst dir irgendeinen Mann ins Haus holen, Mensch. Nach all deinen schlimmen Erfahrungen. Es muss irgendwelche anderen Wege geben, dass du ein bisschen unter Leute kommst und Kontakte kriegst. Aber nicht so. Das ist leider auch noch so ein Problem. Ich bin sehr schüchtern. Pass mal auf, Gerlinde, die Sendung geht jetzt zu Ende. Aber wir sind noch gar nicht fertig mit dem Gespräch. Ich möchte gern, dass du mit Annette, meiner Psychologin, jetzt noch ein bisschen redest. Ja. Ist das in Ordnung? Du legst auf und die Annette ruft dich gleich wieder an. Okay. Und lass bitte die Hände von diesem Vorhaben, bitte. Okay, danke. Alles Gute, wir rufen gleich nochmal an. Dankeschön. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Gunther Papperitz, und morgen heißt unser Thema, da habe ich mit meinem Leben gespielt. Die ganze Sendung steht unter dem Titel, da habe ich mit meinem Leben gespielt. Gab es mal solche Situationen, wo ihr so haarscharf, ja, vielleicht dem Tod auch von der Schippe gesprungen seid? Die Anschrift nochmal, WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Und wenn ihr Svenja schreiben wollt, bitte auf den Briefumschlag Svenja mit draufschreiben für Svenja. Dann können wir es besser aussortieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bin gespannt morgen auf unser Thema. 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, ciao.